Tag, Mr. Hitchcock. Tag, Mr. Hitchcock. Tag. Ah, ihr seid's. Na, kommt herein. Nehmt Platz. Danke. Danke, Mr. Hitchcock. Vielen Dank. Wie steht es eigentlich mit euren Tauchkünsten? Gerade sind wir in die letzte Prüfung gestiegen, Sir. Allzu viel Übung haben wir noch nicht, aber wir kennen alle Regeln genau. Ausgezeichnet. Dann meine ich, ihr seid genau die Richtigen für die Sache. Eine Sache, bei der es etwas zu ermitteln gibt? Ja, so ist es. Und daneben könnt ihr euch auch als Schauspieler betätigen. Als Schauspieler? Das sind wir doch gar nicht, Sir. Es werden ja keine Berufsschauspieler verlangt. Ganz normale Jungen sollen es sein. Peter, dein Vater dreht doch zurzeit im Osten mit Regisseur Roger Danton einen Abenteuerfilm. Ja, Sir. Jetzt ist er gerade in Philadelphia. Falsch. Jetzt eben ist er auf einer Insel im Atlantik und hilft bei der Instandsetzung eines alten Vergnügungsparks für die Schlussszene des Films. Dieses Eiland heißt die Geisterinsel. Und da wollen sie uns hinschicken? Gibt es dort etwa ein Geheimnis zu enthüllen? Es verhält sich so. Es geht nicht alles glatt mit der Verfilmung. Teile der Ausrüstung wurden gestohlen und nachts hat sich jemand an ihrem Booten zu schaffen gemacht. Sie haben einen Ortsansässigen als Wache angestellt, aber der Ärger geht weiter, nur in größeren Abständen. Roger Danton dachte sich nun, dass sein Assistent Harry Norris, solange er selbst auf der Insel arbeitet, einen Kurzfilm drehen könnte. Zum Beispiel über drei Jungen, die an einem Ferientag zum Spaß nach Piratenschätzen tauchen. Ihr könntet die Jungen spielen, eure Tauchkenntnisse vertiefen und in der freien Zeit vielleicht Anhaltspunkte für die Diebstähle ermitteln. Dass ihr Detektive seid, werden wir geheim halten, damit niemand misstrauisch wird. Ja, das hört sich großartig an. Wann soll's losgehen? Sobald ich mit Mr. Danton und deinem Vater alles Notwendige gesprochen habe. Geht nach Hause und packt eure Sachen, damit ihr morgen für den Flug zur Ostküste bereit seid. Hier sind ein paar Zeitungsartikel über die Geisterinsel. Wie sie entdeckt wurde, was für Piraten sich dort einst niedergelassen hatten und anderes Wissenswerte. Da! Da ist die Geisterinsel. Wo? Lass sehen. Ja, da. Ich erkenne den Umriss von den Karten, die uns Mr. Hitchcock gegeben hat. Warum heißt sie eigentlich Geisterinsel? Als Captain White die Insel 1565 entdeckte, da merkte er schnell, dass sie von den Indianern als Begräbnisstätte benutzt worden war. Und da die Gräber nicht sehr tief waren, fand man dort überall die Skelette. Und so wurde das Eiland Geisterinsel getauft. Und die Insel da muss die Hand sein. Sieht wirklich wie eine Hand aus. Die Finger sind Felsenriffe, die meistens überflutet sind, aber von hier oben sieht man sie echt ganz deutlich. Ich hoffe, wir bekommen Gelegenheit, diese Hand zu erforschen. Ich habe noch nie eine echte Naturfontäne gesehen. Im Zeitungsartikel steht, dass bei Sturm das Wasser aus dem Boden schießt, wie aus dem Blasloch eines Wals. Als das Flugzeug zur Landung ansetzte, tauchte zu ihrer Rechten eine ziemlich große Stadt auf. Das war Melville, wo der Flugplatz lag. Ein paar Augenblicke später kam die Maschine vor dem Flughafengebäude zum Stehen. Ob dein Vater uns abholt, Peter? Ja, er sagte, er würde es versuchen. Und wenn es nicht ginge, würde er jemanden herschicken. Ah, da kommt jemand. Und er sieht so aus, als suchte er nach uns. Hallo, ihr seid sicher die drei Junior-Detektive aus Hollywood. Ich soll euch hier abholen. Wir sollen in einem Film mitwirken. Wie kommen Sie darauf, wir seien Detektive? Es gibt nicht viel, was mir entgeht. Ich bin mit dem Wagen da. Euer Gepäck wird dann mit einem anderen Wagen abgeholt. Für uns kommt mit dem Flugzeug noch ein Haufen Zeug aus Hollywood an. Alles zusammen wäre zu viel für mein Auto. So, rein mit euch. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde und es sieht nach einem Unwetter aus. Entschuldigen Sie, Mister... Nennt mich einfach Sam. Alle nennen mich Sam. Bitte, Sam, arbeiten Sie eigentlich auch für die Filmgesellschaft? Nicht ständig, aber ich habe zugesagt, euch hier abzuholen. Ah, seht nur, wie das Unwetter aufzieht. Das gibt die rechte Kulisse für einen Auftritt unseres Karussellgespenst. Das Karussellgespenst? Ja, ich habe vor unserer Abreise den Artikel darüber gelesen. Es ist der Geist von Sally Farrington, die eines Abends, vor 25 Jahren, auf der Geisterinsel Karussell gefahren war. Damals war plötzlich ein Sturm aufgekommen und das Karussell war stehen geblieben. Sally, komm sofort da runter! Nein, ich will weiterfahren. Ich fürchte mich nicht vor dem Gewitter. Ich fahre weiter und wenn es das Letzte ist, was ich im Leben tue. In diesem Moment zuckte ein Blitz aus dem Himmel herab und schlug in die eiserne Mittelachse des Karussells ein. Sally Farrington war auf der Stelle tot. Ein paar Wochen später, in einer stürmischen Nacht, als der Vergnügungspark geschlossen und leer war, sahen Leute vom Festlande aus die Lichter des Karussells aufblinken. Was ist da los? Mark, machen Sie sofort ein Boot klar. Wir fahren rüber. Jawohl, Sir. Sehen Sie doch, Mr. Wilbur, eine weiß gekleidete Gestalt auf einem Holzpferd. Jetzt ist das Licht im Karussell wieder aus. Schnell, Mark. Vielleicht kriegen wir denjenigen noch, der sich da einen Nutzen mit uns erlaubt hat. Nichts. Das ist doch zu verrückt werden. Mr. Wilbur, wo ist mein Taschentuch? Da ist etwas drauf eingestickt. Leuchten Sie mal. Mein Gott. SF. Sally Farrington. Mann, das ist ja ein Ding. Ich habe gehört, dass die Filmleute das alte Karussell wieder in Betrieb setzen wollen. Darüber wird Sallys Geist sicher entzückt sein. Sam! Auf dem Schild stand, dass es nach Fishing Point die andere Richtung geht. Wieso fahren wir dann hier weiter? Muss sein. Mr. Shaw möchte, dass ihr noch heute Abend zur Insel rauskommt und nicht erst zu Mrs. Barton in die Stadt fahrt. Ach so. So, raus mit euch, ihr Burschen. Lärm. Gleich bricht der Sturm los. Steigt ins Boot. Wir müssen noch ein gutes Stück schaffen. Wir brauchen Regenmäntel, sonst sind wir die ersten Menschen, die immer Wasser trinken. Zieht euch die über. Kommen Sie nicht mit, Sam? Geht nicht. Nehmt mal den Fußpfad nach, dann kommt ihr zum Lager. Das kann nicht schief gehen. Wir müssen schnellstens diesen Pfad finden. Ja. Was ist das denn? Hört mal! Irgendwas hier auf der Insel. Passt mal auf, ob wir es sehen können, wenn der nächste Blitz kommt. Fontäne. Wir sind gar nicht auf der Geisterinsel. Wir sind auf der Hand. Er hat uns hier regelrecht ausgesetzt. Warum hat er das getan? Vielleicht hat er sich geirrt und dachte, das sei die Geisterinsel. Nein, er hat uns vorsätzlich hierher gebracht. Ich hoffe nur, wir verhungern nicht hier, ehe man uns entdeckt. Morgen früh finden sie uns. Irgendein Fischerboot wird uns bemerken. Die Nacht müssen wir eben überstehen. Aber hier sind keine Fischerboote unterwegs. Die Austern hier sind von einem Schädling befallen. Irgendjemand wird uns schon finden. Hey, da ist ein Licht. Ein Segelboot. Hey, hier. Ahoi. Ihr seid die drei Detektive, ja? Ja, wir sind die drei Detektive. Ein Glück für uns, dass du uns entdeckt hast. Ich habe schon gewusst, wo ich euch suchen muss. Ich bin Chris Marcos. Wie konntest du wissen, wo wir zu finden sind, Chris? Lange Geschichte. Steigt ins Boot, dann wir segeln zur Stadt. Gehörst du zu der Filmgesellschaft? Nein, sie mögen mich nicht, weil ich bin Ausländer. Ich bin in Griechenland aufgewachsen. Meine Mutter ist nicht mehr am Leben. Mein Vater ist geworden krank. Und ein Vetter, ein Austernfischer aus Fishingport, hatte Geld geschickt, damit wir herkommen konnten. Ein paar Jahre lang geht es gut, aber dann werden Austern krank. Mein Onkel muss sein Boot verkaufen. Er geht nach New York und arbeitet in einem Restaurant. Aber es geht ihm nicht gut. Jetzt ist er im Bett fast die ganze Zeit. Ich versuche für ihn zu sorgen, aber es ist schwierig zu bekommen Arbeit. Da höre ich, Filmgesellschaft kommt in die Stadt. Vielleicht sie brauchen einen Taucher. Ich bin ein guter Taucher. Aber die Filmleute sagen nein. Wo sind wir jetzt? Wie findest du den Weg, wenn du nicht sehen kannst, was vor dir liegt? Du könntest ja gegen einen der Felsen krachen. Ich merke mit den Ohren. Ich höre, wie Wellen brechen. Und ich weiß, da vorne sind Riffe. Manche Leute nennen sie die Knochen. Weiter vorn, da links, liegt die Geisterinsel. Du musst viel auf dem Wasser hier rumkommen, Chris, wenn du dich nach dem Gehör orientieren kannst. Oh ja, ich segle hier rüber rein. Manchmal tauche ich auch. Ich suche Gold, das verstreut ist auf dem Grund der Bucht. Eines Nachts im Jahre 1717 hatten britische Truppen einen Überraschungsangriff gegen den Schlupfwinkel. So berichtet den Kapitän Bonnier, gestartet. Seine Mannschaft wurde hingemetzelt. Der Kapitän selbst war jedoch mit seinen Schatztruhen entkommen. Auf der Hand wurde er schließlich gefangen genommen. Die Kisten jedoch erwiesen sich als leer. Der Schatz war verschwunden. Allem Anschein nach hatte Wandier seine Beute ins Meer geworfen, um seinen Verfolgern ein Schnäppchen zu schlagen. Er sagte, meine Golddublone hat Gott Neptun in seinem Griff und er wird sie festhalten, bis es sie aus freien Stücken zurückgibt. Und das wird dauern, bis zum Weltuntergang. Ja, das wissen wir. Im Laufe der Jahre hat man hier immerhin ein paar Dublonen gefunden. Ja, und hast du schon mal was gefunden? Ja, ich habe etwas gefunden. Nicht groß, aber etwas. Vielleicht finde ich mehr. Wo es war, kann ich euch nicht sagen. Ein Geheimnis. Die blumige Ausdrucksweise des einohrigen Piraten mutet ja etwas rätselhaft an. Im Griff haben und festhalten, das kann man sich bei Neptuns Dreizack vorstellen. Doch festhalten, was weithin verstreut ist? Nun, der Schatz war verloren und der Kapitän hatte nur noch sein Leben zu verlieren. Soll man da letzte Worte auf die Goldwaage legen? Die Geisterinsel liegt genau hinter uns jetzt. Seht mal, da sind Lichter. Das Karussellgespenst. Das muss es sein. Es ist ein Mädchen in einem weißen Kleid. Chris, wende das Boot. Das müssen wir untersuchen. Ohne mich, das ist das Gespenst wirklich. Wir müssen hier weg. Wenn ich nur Motor hätte, dann wären wir schneller. Eine halbe Stunde später waren sie in Mrs. Bartons Gästehaus in Fishingport untergekommen. Die Wirtin verordnete ihnen ein heißes Bad und schickte sie dann sofort ins Bett. Guten Morgen, das Frühstück ist fertig und Mr. Shaw ist da. Seid in 5 Minuten unten, sonst scheuchen wir euch raus. Wir kommen. Guten Morgen. Peter, ich war vielleicht froh, als ich erfuhr, dass ihr in Sicherheit seid. Aber da warte ich schon im Bett, also fuhr ich rasch wieder zur Geisterinsel rüber. Momentan dürfen wir unsere Ausrüstung nicht eine Minute aus den Augen lassen. Aber davon reden wir später. Erst möchte ich nun eure Geschichte hören. Während die drei Fragezeichen frühstückten, berichteten sie von den Ereignissen des vergangenen Abends. Der andere Mann, der sich als Polizeichef Nostigan vorgestellt hatte, nickte zu dem Bericht. Hört sich nach Sam Robinson an. Ich kenne ihn gut. Er war ein paar Mal im Gefängnis. Für Geld tut er alles. Und besonders gern spielt er den Leuten einen Streich. Das war kein Scherz. Zum Donnerwetter. Wir hätten sie vielleicht erst heute oder morgen gefunden, wenn dieser Chris sie nicht gerettet hätte. Das stimmt. Eines würde mich interessieren. Wie hat es angestellt, dass er euch so leicht fand? Das haben wir ganz vergessen zu fragen. Wir haben zwar daran gedacht, aber dann sahen wir das Gespenst auf dem Karussell und... Ihr habt ein Gespenst gesehen? Ausgeschlossen. Das ist doch nur örtlicher Aberglaube. Tja, die Leute glauben hier aber sehr hartnäckig an das Gespenst. In den letzten Jahren haben es immer wieder Fischer gesehen. Auf der Insel wagt sich deshalb kaum mehr jemand. Und dass das Phantom gestern nach Karussell fuhr, das ist schon stadtbekannt. Na, viele hörten die Musik, holten ihre Ferngläser und konnten eine weiße Gestalt erkennen. Sie werden hier in der Gegend keinen finden, der nicht glaubt, dass der Geist von Sally Farrington gestern Nacht Karussell fuhr. Diese ganze Sache ist wie verhext. Ich möchte wetten, heute kommt nicht einer von unseren Helfern zur Arbeit. Auf alle Fälle werde ich mir Sam Robinson mal vornehmen und ihn befragen. Aber wir wissen immer noch nicht, wieso ausgerechnet Chris die Jungen gestern Nacht gefunden hat. Es erscheint mir etwas verdächtig, wenn Sie mich fragen. Der Bursche hat mir wegen eines Jobs in den Ohren gelegen, aber er hat keinen guten Ruf. Viele sagen, er sei ein kleiner Dieb. Wie ein Dieb ist uns Chris aber nicht vorgekommen, Dad. Ja, der Junge ist schon recht und ich weiß, dass Chris nicht gut angesehen ist, aber er ist eben ein Ausländer. Und die meisten Leute hier in der Stadt sind in dieser Beziehung ziemlich eigen. Sie sind nur allzu leicht bereit, einem Ausländer alle möglichen Missetaten anzuhängen. Auf alle Fälle erscheint er mir nicht ganz astrein. Wenn ich es mir so überlege, könnte es ohne weiteres ein Junge sein, der unsere Sachen klaut. Vielleicht hofft er, das Zeug verkaufen zu können und damit seinem Vater zu helfen. Na gut, Jungen, gehen wir los. Mr. Denton erwartet uns schon auf der Geisterinsel. Kommissar, wir sehen uns später. Inzwischen werden Sie hoffentlich Sam finden und hinter Schloss und Riegel bringen. Das hier ist zurzeit unser Lager. Das sind Harry Norris, der Regieassistent, Jeff Morton, euer Tauchlehrer, und das ist Tom Faraday, der Wachmann. Da ist Mr. Denton. Er ist gestern aus Philadelphia zu einer Besprechung hergekommen und reist jetzt wieder ab. Guten Tag, Mr. Shaw. Harry Norris hat mir gerade berichtet, was uns hier aufhält. Wenn sich herausstellt, dass Ihre Mannschaft die Achterbahn nicht binnen einer Woche wieder in Gang setzen kann, dann lassen wir das mit der Geisterinsel fallen. Ich bin sicher, dass wir es mit der Achterbahn schaffen. Ich habe im Ort Arbeit für Zimmerleute ausgeschrieben. Ich bezweifle, dass sie welche kriegen. Damit ist es vorbei, da die ganze Stadt weiß, dass gestern Nacht das Gespenst am Karussellfahren gesehen wurde. Dieses Gespenst. Wenn ich das bloß begreifen könnte. Also, es tut mir sehr leid, Mr. Shaw. Ich meine, es ist leider so, dass ich selber der Geist war, den die Leute gestern Nacht gesehen haben. Gestern Abend war ich hier allein auf Wache und als das Gewitter losbrach, sah ich jemanden mit einem Karussell herumlungern. Ja, und als ich auf ihn zuging, lief er weg. Ich machte mir Sorgen. Vielleicht hatte der Kerl am Motor rumgefummelt, den sie doch erst repariert hatten. Also schaltete ich ihn ein und das Karussell lief. Aber das Gespenst! Mann, das Gespenst! Ich hatte einen gelben Regenmantel um und aus der Ferne muss ich wohl ausgesehen haben wie jemand in einem weißen Kleid. Ach du liebe Güte! Tom, Sie müssen später zum Festland rübergehen und den Leuten dort genau berichten, wie es war. Ja, Sir. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Die Idee, dass die Jungen im Geheimen ein bisschen rumspionieren, hat auch keinen Sinn mehr. In der Stadt weiß jeder, dass sie Detektive sind. Zum Beispiel dieser Sam Robinson. Obwohl ich nicht dahinter komme, wie er das rausgekriegt hat. Nun ja, ich glaube, das kann ich Ihnen auch erklären. Als Sie und Mr. Denton die Sache mit Alfred Hitchcock durchs Telefon diskutierten, und ja, die meisten Telefone in der Stadt sind Gemeinschaftsanschlüsse und oft können Dritte mithören. Und damit müssen wir uns nun rumschlagen. Die Geisterinsel bringt nichts als Ärger. Wir könnten hier herrliche Szenen drehen, wenn Sie die Achterbahn in Gang setzen. So, ich muss zurück auf Festland. Jeff, würden Sie mich rüberfahren? Aber sicher doch, Mr. Denton. Ich könnte euch ja alles zeigen, solange Jeff weg ist. Sobald er zurückkommt, wird er dann feststellen, wie gut ihr drei tauchen könnt. Ja, fein, Daddy. Der Film handelt von einem Mann, der zu Unrecht eines Verbrechens bezichtigt wird und selbst den wahren Täter zu finden versucht. Daher auch der Titel, Gejagt bis ans Ende der Welt. Der Verbrecher versteckt sich zum Schluss auf der Geisterinsel und der Held will ihn nun stellen. Zum Schluss gibt es einen fantastischen Kampf, während die Achterbahn über Berg und Tal und die Kurven rast. Klasse! Und in diesem alten Park ist das sicher ganz großartig. Ich kann es kaum erwarten, es im Film zu sehen. Wenn wir die Szene überhaupt hier drehen, dann warten wir es ab. Ihr könnt euch ruhig umschauen. Kommt in einer halben Stunde wieder her. Dann müsste Jeff vom Festland zurück sein. Aber was ihr auch anstellt, tut mir den Gefallen und findet keinen Schatz. Hier war früher nämlich ein Schlupfwinkel für Piraten. Ja, wir wissen Bescheid. Die Leute kriegen nicht genug davon. Auf der Insel wurden seither bestimmt 20 Mal Grabungen veranstaltet. Zum Glück hat man in den letzten 50 Jahren keine einzige Dublone mehr gefunden. Und das Schatzfieber ist mittlerweile abgeklungen. Aber wer euch kennt, den überrascht ja nichts. Ihr könntet glatt noch Schätze entdecken, wo gar nichts ist. Die alten Landkarten zeigen eine Höhle oben auf der Anhöhe. In den Berichten heißt es, dass die Piraten dort ihre Gefangenen festhielten. Dürfen wir uns denn mal in der Höhle umsehen? Ja, die Höhle könnt ihr untersuchen. Aber seid in einer halben Stunde zurück. Hier ist es wirklich unheimlich. Aber die Szene auf der Achterbahn ist große Klasse. Ich gruselt schon beim dran denken. Lust? Du bist so schweigsam. Was überlegst du denn? Die Filmleute hier glauben, dass ein paar Fischer die Diebereien im Lager begangen haben. Entweder als üblen Scherz oder weil sie es auf Wertgegenstände abgesehen haben. Aber ich glaube das nicht. Nicht? Was glaubst du denn dann? Die Sabotageakte dienen offenbar dem Zweck, den Filmleuten die Geisterinsel so zu verleiden, dass sie wieder abziehen und den Schluss des Films so anders drehen. Auf dieser Insel ist seit 25 Jahren nichts mehr los und jemand möchte diesen Zustand erhalten. Hier ist die Höhle. Hätten wir bloß unsere Taschenlampe mitgenommen. Da hinten würde ich mich gerne genauer umsehen. Hier, Standardausrüstung für jeden Detektiv bei Ermittlungen. Aber ich muss gestehen, dass ich schon vorher an die Höhle gedacht hatte. Sonst hätte ich sie wohl auch vergessen. Justus richtete den Lichtstrahl in den niedrigen hinteren Teil der Höhle. Flache Felsplatten waren dort zu sehen. Dann tanzte Justus Licht über die Spalten im Fels, bis es an einem etwa 2 Meter über dem Boden gelegenen Punkt plötzlich stillhielt. Dort lag etwas. Der Schädel eines Menschen. Er schien die Jungen anzugrinsen. Und dann begann er vernehmlich zu sprechen. Geht weg, lasst mir meine Ruhe. Was ist das? Weg ihr! Weg ihr! Halt! Ein Schädel kann nicht sprechen. Weil man zum Sprechen Zunge und Kehlkopf braucht. Die Vernunft sagt mir, dass du nicht gesprochen hast. Hallo. Natürlich. Ich hatte selbst schon den Schluss gezogen, dass du da bist, weil ich vorhin ein Segelboot vor uns sah, das wie deins ausschaute. Und im Übrigen klang die Stimme, die da sprach, zu jung. Habe ich euch erschreckt, ja? Ihr habt doch bestimmt geglaubt, der tote Pirat spricht zu euch. Mich hast du verblüfft, aber Bob und Peter hast du erschreckt. Du hast nicht mich erschreckt, sondern meine Beine. Ja, so war es auch bei mir. Wenn ein Totenschädel zu reden anfängt, wollen meine Beine den Standort wechseln. Guter Witz, aber ich hoffe, ihr seid nicht böse. Nein, wir wollten sowieso mit dir reden. Wie kommst du gerade jetzt hierher? Ich meine, ausgerechnet in die Höhle und dass du dort auf uns gewartet hast. Ganz einfach. Ich gehe angeln und ich sehe euch im Boot. Fahren zu Pier. Ich segle um die Insel und ziehe mein Boot auf den Strand. Ich schleiche durch Bäume und sehe euch bei dem alten Karussell. Ich höre euch sagen, ihr wollt die Höhle erforschen. Ich kenne Abkürzung. So, ich komme als Erster her. Dann ich denke an diese Scherz. Ich weiß, ein alter Totenkopf ist auf einem Felsen. Ich klettere hoch und verstecke mich und warte. Aber wieso bist du vorher nicht zu uns gekommen und hast uns begrüßt? Der Wächter, dieser Tom Faraday, jagt mich weg immer. Alle jagen mich weg. Die Leute glauben, ich bin ein Dieb. Aber ich bin es nicht. Wir glauben, dass du ehrlich bist. Aber eines ist uns ein Rätsel. Wie hast du uns gestern Nacht so rasch entdeckt? Oh, das. Ich arbeite im Lokal, Bills Taverne. Gestern, ich höre Männer sprechen, an einem Tisch in der Taverne. Einer sagt, 3 Jungen als Detektive, wie? Na, da werde ich mit einer Überraschung bei der Hand sein. Das sollen sie nicht so schnell vergessen. Dann sie lachen alle. Sag mal, Chris, als dieser Mann das Wort Hand aussprach, ließ er ihm da eine aparte Bedeutung angedeihen? Also, was er sagen will, hat der Mann das Wort Hand auf eine besondere Weise gesagt. Oh ja, das tat er. Also, wie ich höre, drei Jungen sind vermisst, fällt mir ein komische Art, wie dieser Mann sagte Hand. Also, ich fahre mit Boot raus und finde euch. Nur denken jetzt die vielen Leute, dass ich etwas damit zu tun habe. Wir vertrauen dir, Chris. Wir vertrauen dir. Hier. Spanische Dublonen. Echte Stück aus dem Piratenschatz. Boah, Mann, wo hast du die gefunden? Im Wasser, auf dem Sand. In der Bucht gibt es große Schätze. Kapitän Wolfgier. Hey, du da, Chris, was treibst du hier? Ich habe dir doch gesagt, wenn ich dich noch einmal beim Rumlungern erwische, setze ich eine Tracht Prügel. Was wollte denn der Bursche? Warum hat er euch hier raufgeführt? Er wollte nichts Besonderes. Und hergeführt hat er uns nicht. Wir sind allein hergekommen. Und dann lasst euch eins sagen, Chris taugt nichts. Und jetzt kommt mit, Jeff Morton ist zurück und möchte mit euch zusammen tauchen. Ich nehme an, ihr hattet gehofft, in der Höhle gäbe es einen Schatz zu entdecken. Aber da gibt's keinen. Was davon übrig ist, liegt auf dem Grund der Bucht verstreut. Was sich das Meer einmal geholt hat, gibt es meist nicht mehr zurück. Habt ihr gewusst, dass es erst vor 10 Jahren 100.000 Dollar kassiert hat? Und wegen dieser 100.000 Dollar habe ich seit der Zeit einen verkrüppelten linken Arm und kann nichts Rechtes mehr arbeiten. Was ist denn passiert? Also, ich war früher Geldtransportbegleiter der Dollar Delivery Company. Nur doch eines Tages passierte es. Trotz aller Geheimhaltung der Routen wurden wir überfallen. Wir wollten gerade nach einer Pause wieder in den Wagen steigen, da sprangen aus einem Auto 2 maskierte Männer und schossen dem Fahrer ins Bein. Ich stürzte mich auf sie, aber sie schlugen mir mit einem Gewehrlauf auf Kopf und Schulter, sodass ich bewusstlos zu Boden ging. Und dann flohen sie mit dem Transporter. Natürlich wurde sofort Alarm gegeben und alle Straßen der Umgebung gesperrt. Bei Einbruch der Nacht wurde der Wagen ausgeräumt in einem verlassenen Bootshaus gefunden. In derselben Nacht sichtete die Küstenwache ein Motorboot, das mit Motorschaden in der Bucht trieb. Als man Kurs auf das Boot nahm, warfen 2 Männer mehrere Pakete über Bord. Es waren Bill und Jim Bellinger. Aber weder damals noch später hatte man von der Beute auch nur den geringsten Teil gefunden. Alles war im Schlamm versunken und niemand konnte es finden. Na, und da es Papiergeld war, ist es natürlich bald darauf verrottet. Tolles Ding. Die Bellingers sind ins Zuchthaus gesteckt. Na klar, sie bekamen 20 Jahre. Aber wegen guter Führung wurden sie nach 10 Jahren vorzeitig entlassen. Sie sind jetzt seit ein paar Wochen wieder draußen. Ich würde ihnen meinen verkrüppelten Arm gern heimzahlen. Das könnt ihr mir glauben. So, da wären wir. Und da ist Mr. Sean. Hallo ihr drei. Jeff wäre jetzt soweit, sich mal eure Tauchkünste anzuschauen. Er ist ein hervorragender Taucher und wir haben hier die modernste Ausrüstung. Er wird euch alles erklären. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie viel ihr vom Tauchen versteht. Steigt ins Boot. Jetzt sind wir direkt über dem Wrack einer kleinen Yacht, die vor ein paar Jahren bei einem Notwetter auf Grund gegangen ist. Sonderlich tief ist es nicht, also Tauchermasken und Flossen dürften als Ausrüstung reichen. Bob, mit dir möchte ich gerne den ersten Probetauchgang machen. Ja, alles klar, ich bin schon fertig. Oh, gut, dann los. Jo, wow, ganz schön rutschig. So, dann wollen wir mal. Das Schiff lag auf der Seite. Wie ein weit aufgerissener Mund klaffte in Bugnähe ein düsteres Loch. Bob war, als könnte er den beim Untergang erstickten Schrei hören. Er schauderte. Jeff war bereits auf der anderen Seite verschwunden. Plötzlich durchfuhr Bob ein Ruck. Irgendetwas hielt ihn am rechten Fußknöchel fest. Adrenalin flutete seinen Körper. Verzweifelt versuchte er, sich loszureißen, doch der Zugriff wurde noch fester. Etwas zog ihn unerbittlich in die Tiefe. Von Panik gepackt fuhr er herum, um zu sehen, was es war. Dabei streifte er mit dem Arm seine Tauchermaske. Wasser drang ein und nahm ihm jegliche Sicht. Da packte ihn etwas an der Schulter. Das Wesen griff ihn an. Doch dann klopfte es dreimal leicht gegen seine Sauerstoffflasche. Erleichtert erkannte er, dass Jeff Morton ihm zu Hilfe gekommen war. Na, wie war's? Nicht gerade glanzvoll, Peter. Ich bin da in einer Salzschlinge hängen geblieben und hab voll durchgedreht. Ja, vielleicht war es gut, dass es jetzt gleich passiert ist. Eine harmlose, aber sehr nützliche Lehre. Ja, Peter, jetzt bist du an der Reihe. Ja, viel Spaß. Das war fantastisch. Jetzt bist du dran, Just. Okay, gut. Bob, ich glaube, ich habe was gesehen. Gerade als wir kehrt machten und auftauchten, sah ich was Glänzendes. Das war todsicher eine goldene Dublone. Bist du da ganz sicher? Ich habe nur kurz was blinken sehen, aber es könnte doch sein. Alle sagen, dass der Schatz hier in der Bucht über den ganzen Meeresboden verstreut liegt. Da seid ihr ja wieder. Gott, Justus, was zur Hölle ist denn passiert? Ach, kein Grund zur Aufregung. Justus' Maske ist nur verrutscht. Ich weiß nicht genau, wie es zuging, aber weit waren wir noch nicht unten und sein Luftschlauch hatte er auch noch drin. Oh, Mann, die uns einen Schrecken eingejagt. Als wir runtergingen, bekam ich Ohrenschmerzen. Und dann musste ich niesen. Ich zog mein Mundstück raus, aber dann musste ich zum Niesen die Maske wegschieben und kriegte sich nie wieder hin und... Naja, es hat nun mal nicht geklappt. Hey, du bist ja erkältet. Du hättest heute überhaupt nicht mal ans Tauchen denken dürfen. Also für dich heißt es jetzt erstmal ein paar Tage Schluss mit dem Tauchen. Ja, ich seh's ein. Bei dem Unwetter im Freien, da habe ich mich wohl erkältet. Man sollte niemals tauchen, wenn man nicht beim besten Wohlbefinden ist. Naja, also ich soll mit euch tauchen und ich werde jetzt mit Bob und Peter weitermachen. Während der folgenden Stunden wechselten sich Bob und Peter in immer längeren Tauchgängen ab. Vom letzten Tauchgang des Tages kam Peter mit festgeschlossener rechter Faust herauf. Da! Oh, ist der Kuckuck. Eine Dublone, geprägt 1712 in Originalspanisch. Peter, da darf niemand von erfahren. Also ich meine natürlich niemand außer uns und deinem Vater. Und warum nicht? Meinen Sie, es könnte mir jemand das Ding wegnehmen wollen? Nein, aber die Leute hier in der Gegend sind sehr anfällig für den Goldrausch. Also wenn sich herumspricht, dass du da was gefunden hast, würden alle wie ein Heuschreckenschwarm über die Insel herfallen. Tja, und dann wär's aus mit der Filmerei. An diesem Abend gingen die Jungen frühzeitig schlafen. Bob und Peter waren müde vom Tauchen und Justus fühlte sich sehr matt. Sie schliefen durch, bis Mrs. Barton zum Frühstück rief. Während sie frühstückten, machte sich Mr. Shaw Sorgen, wie es mit der Geisterinsel weitergehen sollte. Diese Mär von einem Karussellgespenst ist schon in der ganzen Stadt herum. Tom Faraday hat den Leuten gesagt, wie es wirklich zuging, aber die glauben ja lieber an einen Geist als an die Wahrheit. Na, irgendwie werden wir es schon schaffen. Heute bekomme ich ein paar neue Arbeiter und habe alle Hände voll zu tun. Daher müsst ihr euch heute alleine beschäftigen. Und Tauchen ist auch nicht mehr drin, solange wir nicht klar sehen, wie alles weitergeht. Ich weiß von Jeff, dass du erkältet bist, Just, und ein paar Tage nicht tauchen darfst. Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Ist schon gut. Du solltest dich ein paar Tage ruhig ausruhen. Geh doch heute Vormittag mal zum Arzt. Zu Dr. Wilbur. Feiner Kerl. Ihm gehört praktisch die ganze Geisterinsel. So, ich muss jetzt auch los. Bis dann. Auf Wiedersehen, Mr. Shaw. Ja, Mensch, Jus, dass du ausgerechnet jetzt ausfallen musst. Ich dachte, wir könnten vielleicht das Motorboot bekommen und auf Entdeckungsfahrt gehen. Ich werde die Zeit zum Nachdenken nutzen. Und es gibt viel zu überlegen. Beispielsweise das Geheimnis der Geisterinsel. Ich bin ganz sicher, dass es da ein Geheimnis gibt. aber ich habe noch nicht ergründet, was es ist. Die Geisterinsel? Diese schaurige Gegend? Wisst ihr schon, dass man vorgestern Nacht wieder den Geist beim Karussellfahren gesehen hat? Ja, Madame. Allerdings gibt es dafür eine völlig harmlose Erklärung. Na, mag sein. Aber alle sagen, dass es dort einen Geist gibt. Und wo so viel Rauch ist, da muss auch Feuer sein. Mrs. Barton ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer man es hat, die Leute von einem innig gehegten Irrglauben abzubringen. Hm? Oh, Chris ist da. Warte, ich mach mal das Fenster auf. So. Hallo, ich werde jetzt wieder auf Schatzsuche gehen. Wollt ihr kommen? Ja, und ob? Das heißt, zumindest Peter und ich. Justus ist ziemlich ergeltet. Schade, aber für vier wäre das Boot recht eng auf alle Fälle. Treffen wir uns unten am Hafen? Das Segelboot glitt schnell dahin. Die Hand war etwa 400 Meter lang und nicht ganz so breit. Wo ist denn die Wasserfontäne? Dafür ist das Wasser jetzt zu ruhig. Das ist eine Art Höhle unter der Insel. Es treibt die Wellen hinein und sie spritzen wieder heraus durch das Loch. Ach so. Hier, seht! Ein Felsenriff hier. In dieser Bucht, ich finde zwei Dublonen auf einmal. Vielleicht haben wir heute Glück und finden noch mehr hier. Heute kein Glück, glaube ich. Ich hatte gehofft, dass wir etwas finden. Das Motorboot da! Rammt ja das Riff! Sie rammen Vorsicht! Das Riff! Achtung, das Riff! Vorsicht, die Felsen! Abdrehen! Da, er dreht ab. Ja, aber was macht er denn jetzt? Mein Boot! Das haben die doch mit purer Absicht gerammt! Oh. Mein Boot, es geht unter. Um Himmels Willen! Unsere Kleider, unser Uhren, alles ist weg! Unsere Heimfahrt ist es auch nichts mehr. Sind wir zum zweiten Mal gestrandet. Na toll! Etwa zur selben Zeit saß Justus in der Praxis von Dr. Wilbur. Du bist stark erkältet. Hier, nimm davon zwei Tage lang alle vier Stunden zwei Stück, halte dich ruhig und geh nicht ins Wasser. Entschuldigen Sie, Dr. Wilbur, hätten Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für eine kurze Unterredung? Ich meine, falls Sie nicht zu beschäftigt sind. Worum geht's? Nun, ich versuche zurzeit, mir ein möglichst genaues Bild zu machen. Seit Ihnen die Geisterinsel gehört, wo die Filmleute ständig Ärger haben... Die Geisterinsel? Ich kann den Namen bald nicht mehr hören. Sally Farrington war ein viel zu nettes Mädchen, um ausgerechnet als Gespenst zu enden. Dann glauben Sie also nicht an diesen Geist? Ach was, Geist. Die Leute hier glauben viel zu gern an solchen Schwachsinn. Die letzte Geistererscheinung hatten wir drei Jungen zu verdanken, die nachts auf der Insel eine Vorstellung mit einem weißen Bettlaken gegeben haben. Und was ist Ihr... Du willst wohl das Geheimnis lüften, wie? Meine Freunde und ich haben uns manchmal mit Ermittlungen beschäftigt. Hier. Hier ist unsere Karte. Die drei Fragezeichen. Aha. Dr. Wilbur... Was ist Ihrer Ansicht nach der Grund dafür, dass uns manche Leute hier daran hindern wollen, auf Ihrer Insel einen Film zu drehen? Denn das ist es doch, was sich zurzeit abspielt. Wenn Sie glauben, hier gäbe es einen Schatz, dann versuchen Sie, euch zu vertreiben, ehe ihr ihn findet. Na, schwierig hier klar zu sehen. Dank Justus' Interview mit Dr. Wilbur ist die Geburt des weiß gekleideten Gespensts so nebenbei als schlechter Scherz entlarvt. Es hat also noch nie gespukt, sondern es war immer Theater. Damals als Bubenstreich, nun seit 10 Jahren wieder in geheimnisvoller Absicht. Als Justus auf die Straße hinaustrat, hielt ein vorüberfahrendes Auto neben ihm an. Hallo, mein Junge. Hallo, Kommissar. Dachte, es würde dich interessieren, dass wir die Spur von Sam Robbins in diesem Halunken jetzt endlich gefunden haben. Er ist auf hoher See. Auf See? Ist heute früh als Leichtmatrose auf einem Frachter losgesegelt. Das dauert Monate, wenn nicht länger, bis er wiederkommt. Aber ich lasse von mir hören, wenn wir mehr herausbekommen. Na, alles klar. Bis dann. Wart mal eben einen Augenblick, Kleiner. Wie? Lass dir von mir einen Tipp geben. Geh nach Hollywood zurück, wo du hingehörst, wenn du mit heiler Haut davonkommen willst. Und nimm die ganze Mannschaft vom Film mit. Hier in Fishingport seid ihr ausgesprochen unerwünscht. Mein Boot. Es ist weg. Kein Boot mehr. Keine Chance mehr, einen Schatz zu finden. Teufel nochmal, ja. Aber warum sollte jemand ausgerechnet dein Boot versenken wollen? Das verstehe ich nicht, Chris. Damit ich nicht mehr mal einen Schatz suchen kann. Viele von den Fischern können mich nicht leiden. Sie mögen keine Ausländer. Sie denken, die Bucht und die ganze Gegend gehört ihnen allein. Na, immerhin sind unsere Tauchgeräte nicht auch futsch. Wir könnten tauchen und die Kleider wieder raufholen. Gut, die einheimischen Fischer sind gegen den Fremdling Chris eingestellt. Aber würde ein Fischer nur deshalb Chris' Segelboot versenken und ihn mit seinen neuen Freunden in Gefahr bringen? Dahinter lässt sich, so meine ich, ein stärkeres Motiv vermuten. Das ging gut. Uah. Ich glaube, wir haben alles, oder? Peter, hast du da noch was? Mein Kompass ist nicht dabei. Ein guter. Ich gehe noch mal runter und suche. Während sie darauf warteten, die zum Trocknen ausgelegten Kleider endlich wieder anziehen zu können, stiegen in Bob und Peter allmählich Bedenken auf. Chris war noch immer da unten. Schon viel zu lange. Sie mussten ihn suchen. Fast 20 Minuten tauchten sie umher, doch von Chris war nicht die kleinste Spur zu entdecken. Plötzlich tauchte er wie aus dem Nichts vor ihnen auf und schwamm an die Wasseroberfläche. Menschenskind, Chris! Deinetwegen haben wir vielleicht Angst ausgestanden. Mann, wo warst du bloß? Was ist passiert? Ich finde etwas. Ratet mal was. Deinen Kompass? Ratet weiter. Keine Ahnung. Ein Goldstück? Richtig, aber ihr werdet nie erraten, was ich noch finde. Ich finde unter der Insel eine Unterwasserhöhle. Ich finde darin diese Dublone. Ganz sicher sind da unten noch größere Schätze. Na, tauchen wir doch rein und finden es raus. Komm, Freunde. Jetzt sind wir innen. In der Hand. Wie gefällt euch meine Höhle? Boah, einfach toll, Chris. Mann, bestimmt war vor uns noch kein Mensch hier drin. Seht mal, da muss es einen Schacht im Fels geben, der oberirdisch mündet. Das Spritzloch. Das ist das Loch, wo das Wasser reingeblasen wird. Ja. Beim Sturm kommt das Wasser hier herein, schießt gegen Felsen und dann zum Loch hinaus. Genau. Aber niemand weiß, dass hier unten eine Höhle ist. Leute glauben, es ist nur eine enge Spalte, die in die Tiefe geht. Die zwei Fragezeichen und Chris fanden fast 50 Dublonen. Dann wollten sie kehrt machen, doch als sie wieder aus der Höhle hinaustauchen wollten, erwarteten sie eine böse Überraschung. Die Flut hatte Chris' Boot mitgerissen und damit den Höhleneingang versperrt. Die Flut hat das Boot fest eingeklemmt. Wer hätte gedacht, dass so etwas passieren kann? Mir war vorhin schon aufgefallen, dass die Flut das Boot abtreibt, aber dass sie es hier reindrückt, hätte ich nie erwartet. Na, was machen wir denn jetzt? Die Flut treibt jetzt das Wasser hier herein und also auch das Boot. Vielleicht nimmt die Ebbe das Boot wieder mit. Ja, aber bis Ebbe kommt, dauert es ja noch Stunden. Und wenn es soweit ist und das Boot trotzdem stecken bleibt? Es gibt für uns noch ein größeres Problem, Freunde. Bei Flut füllt sich die Höhle hier mit Wasser an. Wenn wir abwarten wollen, bis die Ebbe kommt, dann sind wir längst ertrunken. Justus, hast du Chris Marcos gesehen? Seit dem Frühstück nicht mehr. Peter und Bob sind mit dem Segeln gegangen. Bis jetzt sind sie nicht zurück. Wir müssen sie suchen, wenn ihnen was zugestoßen ist. Ausgerechnet jetzt, wo sowieso schon so viel passiert ist. Komm, Justus, wir müssen los. Mr. Morton! Dort, bei der Hand! Ich sehe was am Ufer! Ihre Kleider! Dann müssen sie hier noch irgendwo sein! Ja, und das Boot ist nicht da. Sie haben sich hier ausgezogen, sind mit dem Tauchlied im Boot davongesegelt. Warum bloß? Hier. Bob! Justus! Her! Das kommt aus der Fontäne! Bob! Peter! Seid ihr da unten? Just! Wir sind in der Klemme! Wenn die Flut noch weiter steigt, dann geht sie über uns weg! Hol uns hier raus! Schnell! Warum braucht die bloß so lange? Ich weiß es nicht! Hört mal! Wir sagen nichts von den Golddublonen. Wir behalten das Geheimnis für uns. Einverstanden? Wir werden erklären müssen, was wir hier drin gemacht haben. Dann kommt jeder, der Tauchgerät hat und sucht in der Höhle. Mir ist egal. Meinetwegen sollen die sich's holen. Aber es gibt vielleicht noch mehr. Es ist meine große Chance, den Schatz zu finden, damit ich meinen Vater heimschicken kann nach Griechenland. Ja, na schön. Sag mal, meint ihr, Jeff muss erst noch die Küstenwache holen? Ja, ich denke schon. Er wird Hilfe brauchen, um das Bootswrack vom Zugang der Höhle wegzubekommen. Ich glaube kaum, dass er es allein rauszehren kann. Aber das dauert noch Stunden. Bis dann hat die Flut den höchsten Stand erreicht. Und die Höhle ist vollgelaufen. Verdammt. Also das Boot hat sich ganz schön festgeklemmt. Da muss die Küstenwache her. Dauert das nicht zu lange? Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Bis dahin steht bestimmt die ganze Höhle unter Wasser. Aber ich weiß auch nicht, was man sonst tun könnte. Mr. Morton, vielleicht können wir das Segelboot wegschleppen. Wegschleppen? Wie denn? Ja, mit dem Motorboot. Die Motorleistung ist gut und wir haben einen Anker und jede Menge Tau. Wir können den Anker am Segelboot einhaken. Und wenn wir dann Vollgas geben... Hey, das könnte wirklich klappen. Los, wir müssen jetzt schnell machen. So. 35 Meter Tau. Das dürfte reichen. Ich gehe jetzt runter und mach den Anker am Segelboot fest. Wenn ich dreimal am Tau ziehe, fahr mit dem Boot vorsichtig an, bis es sich spannt. Und dann gibst du langsam Vollgas, okay? Also bis gleich. Eine Minute verging. Dann ruckte es dreimal kräftig an der Leine. Justus fuhr langsam an, bis sich das Ankertau spannte. Zunächst bewegte sich gar nichts. Justus Nerven waren gespannt wie das Seil, als er vorsichtig die Drehzahl erhöhte. Der Anker durfte auf keinen Fall aus dem Segelboot herausbrechen. Dann ging endlich ein Ruck durch das Boot. So träge, als hätte es einen Wal im Schlepp, bewegte es sich ganz allmählich vorwärts. Chris! Versteck das, Justus. Wir finden den Schatz, aber wir halten geheim. Vorerst mal. Aber erzähle ich dir später alles. Bob! Peter! Ja, freut mich, dass ihr drei wieder in Sicherheit seid. Aber das ändert wirklich nichts an der Tatsache, dass euch euer Leichtsinn in sehr große Gefahr gebracht hat. Aber... Mit dieser Idee, einen Kurzfilm über euch zu drehen, ist es nun echt Essig. Aber ein Störfried ist jetzt ermittelt. Heute Nacht wurde in den Wagen mit dem technischen Zubehör eingebrochen. Zwei Objektive, die insgesamt fast $1000 wert sind, wurden gestohlen. Und ich habe leider noch etwas entdeckt. Der Dieb hat nämlich etwas verloren. Ich habe dein Messer gefunden, Chris. Leute, wir sind ganz schön in Ungnade gefallen. In Ungnade ja, aber Chris ist im Gefängnis. Ich glaube nicht, dass er die Objektive gestohlen hat. Nein, ich auch nicht. Wir hätten gemerkt, wenn er ein falscher 50er wäre. Chris ist in Ordnung. Ja, schön, aber was hat es nun wirklich mit der Geisterinsel auf sich? Kommt, wir sind Detektive. Wir sollten wenigstens einen Verdacht haben. Es geht darum, dass jemand alle anderen von der Geisterinsel fernhalten will, das ist alles. Das habe ich gestern herausgefunden. Das Rätselhaft ist nur, warum? Hallo, ihr drei. Hallo, Kommissar. Ich habe euch mitzuteilen, dass es für euren Freund Chris sehr schlecht aussieht. Wir haben alles durchsucht und die gestohlenen Objektive in einem kleinen Holzschuppen hinter der Hütte gefunden, in der Chris mit seinem Vater wohnt. Ja, er hat das Zeug nicht gestohlen. Das wissen wir genau. Mag sein, aber die Beweise sprechen gegen ihn. Jeder hier weiß, dass er alles daran setzt, um zu Geld zu kommen, damit er seinen Vater wieder nach Griechenland schicken kann. Aber dazu braucht er nicht stehlen. Er hat Geld. So, er hat also Geld. Wie? Was soll das heißen? Glaubt mir, ich mag Chris gern und möchte ihm helfen. Ich schlage also vor, ihr erstattet jetzt genau Bericht. Ja, Sir. Peter, hol den Beutel. Hier. Donnerwetter, das ist tatsächlich ein Piratenschatz. Und den hat Chris gefunden? Chris, Bob und Peter. Chris möchte noch weitersuchen, deshalb haben wir es geheim gehalten. Sie sehen also, Chris hätte es überhaupt nicht nötig, etwas zu stehlen. Gut, aber ich befürchte, das beweist noch gar nichts, denn die Diplom hatte er erst gefunden, nachdem die Objektive gestohlen worden waren. Chris wusste also noch nicht, dass er bald Geld haben würde. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Sowohl Mr. Shaw als auch Mr. Norris und Jeff sehen das Geheimnis der Geisterinsel als enthüllt an, dass Chris die Wurzel des Übels ist. Aber ich bin überzeugt, dass es jemanden gibt, den wir noch gar nicht kennen. Kommt zum Abendessen, Jungs. Oh, ich wusste nicht, dass unser Besuch noch da ist. Bitte lassen Sie sich nicht stören, Herr Kommissar. Da fällt mir ein, Herr Kommissar, heute Nachmittag nach meinem Besuch bei Dr. Wilber, da sprach mich ein Mann an. Er drohte mir. Die ganze Filmcrew soll nach Hollywood zurückreisen. Der Mann hatte eine Seejungfrau auf die Hand tätowiert. Eine Seejungfrau? Könnte Bill Ballinger gewesen sein. Sonderbar. Herr Kommissar, schält sich die Absicht nicht deutlich heraus? Es geht darum, die Leute von der Geisterinsel fernzuhalten. Nun ja, es sieht ganz so aus. Was Chris angeht, so würde ich ihn gern freilassen. Aber Richter Harvey müsse dazu seine Unterschrift leisten und der ist gerade auf Dienstreise. Ich kann nichts ausrichten, ehe er zurückkommt. Aber ich werde alles daran setzen, um Chris freizubekommen. Ihr seid mir rechte Spitzbuben, mir keinen Ton davon zu sagen, dass ihr zur Schatzsuche auf der Geisterinsel hergekommen seid. Aber was denken Sie denn, Mrs. Barton? Ich hab's doch gesehen, den Haufen Gold, den ihr den Kommissar gezeigt habt. Ich wollte gar nicht spionieren, aber als ich ins Zimmer kam, lag ja da alles auf dem Sofa. Haben Sie jemanden davon erzählt, Mrs. Barton? Nur meinen drei besten Freundinnen. Ich konnte nicht anders. Es war zu aufregend, einen solchen Schatz auf einen Haufen zu sehen. Wie viel ist es eigentlich? Nicht annähernd so viel, wie Sie vermuten, Mrs. Barton. Und überhaupt wurde es nicht auf der Insel gefunden. Na, mir kannst du nichts weismachen, junger Mann. Und die Leute hier nehmen es ein wenig übel, dass ihr einfach daherkommt und auf der Geisterinsel Schätze findet, wo doch die Stadt so arm ist und sie nötig brauchen wird. Das hat noch gefehlt. Morgen wird sich die halbe Stadt zur Geisterinsel aufmachen. Da wird der Film niemals fertig. So eine blöde Geschichte. Wir sind auch noch dran schuld. Oh nein! Das macht alles kaputt. Die Schatzgräber werden wie ein Heuschreckenschwarm über uns herfallen. Ich habe eine Idee. Warum nicht all die Leute filmen, die zur Insel herauskommen? Sie könnten daraus einen Kurzfilm machen, vielleicht mit dem Titel Goldfieber. Hört sich nicht übel an. Wenn wir zeigen, wie jemand was findet und sich das herumspricht und dann die ganze Stadt angesegelt kommt und sucht und wir filmen die Wühlerei. Ja, ich glaube, wir können es hinkriegen. Wenn dann alles gelaufen ist, sind die Leute überzeugt, dass es keinen Schatz gibt und lassen uns in Ruhe. Und wir können ohne weitere Störungen drehen. Ich glaube, das wird klappen. Gehen wir rüber ins Hotel und rufen wir Mr. Denton an. Und ihr drei bleibt, wo ihr seid. Geht bald ins Bett. Morgen könnt ihr zur Geisterinsel rauskommen und euch den Trubel ansehen. Aber Papa, wegen Chris... Der Bursche kann ein paar Tage hinter Gittern bleiben. Das wird ihm eine Lehre sein. dachte, wir könnten Ihnen klar machen, dass Chris gar nichts angestellt hat. Ja, Erwachsene hören nicht gerne auf Kinder, wenn sie einmal eine vorgefasste Meinung haben. Sag mal, Just, überlegst du schon wieder? Nun übertreib mal nicht mit dem Nachdenken, sonst brennt vielleicht eine Sicherung durch. Ich glaube, ich bin auf eine einleuchtende Erklärung dafür gestoßen, warum ihr in dieser verborgenen Höhle unter der Hand Golddublonen gefunden habt. Wirklich? Was denn? Captain Von Ihr hat damals das Gold ins Meer geschüttet, damit es nicht in die Hände der Engländer fiel. Es war nicht aus ihm herauszubringen, an welcher Stelle im Wasser er die Kisten geleert hatte. Er sagte nur, Neptun hat die Dublonen fest im Griff und niemand wird sie wiedersehen, ehe er sie nicht selbst herausgibt. Ja, na und? Na, begreifst du nicht. Wenn er die Dublonen einfach ins Meer geschüttet hätte, dann hätte er gesagt, das Gold liege auf dem Meeresgrund oder meinetwegen in Neptuns Schatzkammer. Aber er sagte, Neptun hat die Dublonen im Griff. Na, womit greift man? Ja, mit der Hand natürlich. Moment mal, meinst du etwa... Genau. Captain Von Ihr warf all seine Schätze ins Spritzloch runter. Und mit den Briten machte er sich einen Scherz und sagte, das Gold sei in Neptuns Griff, womit er meinte, im Zugriff der Hand. Da muss es dort noch viel mehr davon geben. Chris hat recht. Da unten in der Höhle lagern vielleicht noch wahre Reichtümer. Glaube ich nicht. 3 Jahrhunderte lang hatten Ebbe, Flut und Strömung Zeit genug, das meiste davon in der Tiefe zu begraben oder es in die Bucht hinauszuschwemmen. Ihr habt das meiste von dem gefunden, was der Ozean übrig ließ. Du bist immer so logisch. Für Chris würde es mich allerdings freuen, wenn er noch recht viel finden würde, damit er seinem Vater die Reise nach Griechenland bezahlen kann. Erinnert ihr euch? Da war doch viel, viel später nochmal etwas Wertvolles ins Meer geschüttet worden, um es nicht in den Besitz der Verfolger gelangen zu lassen. Könnte es sein, dass Captain One Ears Hinterlist dabei zum zweiten Mal durchgespielt wurde? Es war spät in der Nacht, als Justus plötzlich hochschreckte. Das ist es! 10 Jahre! So ist es also gewesen! Bob, Peter, aufwachen! Kommt schon, aufwachen! Was ist denn, Just? Hast du schlecht geträumt? Nein, ihr müsst euch sofort anziehen und zur Geisterinsel rüberrudern. Während sich Bob und Peter heimlich auf den Weg zur Geisterinsel machten, legte sich Justus wieder hin. Er fühlte sich sehr elend. Warum hatte er sich ausgerechnet jetzt erkälten müssen? Aber da war nun mal nichts zu machen und es gab ja auch keine Gefahr für seine Detektivkollegen. Keine Gefahr? Ein neuer Gedanke traf ihn mit der Wucht eines Baseballschlägers. Natürlich gab es eine Gefahr. Bob und Peter riskierten gerade ihr Leben. Da ist die Geisterinsel. Halt! Stehen bleiben! Hä? Hab ich euch endlich erwischt! Oh! Zum Donnerwetter nochmal Bob und Peter. Was treibt ihr hier? Justus hat das Geheimnis dieser Insel herausgefunden. Das Geheimnis der Insel? Was wollt ihr damit sagen? Es gibt hier wirklich einen verborgenen Schatz. Gestern haben sie erzählt, wie die Ballinger-Brüder vor 10 Jahren ihren Geldtransport stoppten und $100,000 raubten. Ja und, was ist damit? Die Ballingers wurden von der Küstenwache geschnappt und man sah, dass sie etwas über Bord warfen. Das gestohlene Geld, wie man vermutete. Natürlich war es das und weiter... Seit genau 10 Jahren vergrault jemand die Leute von der Insel, indem er ein neues Schauermärchen von dem Gespenst auf dem Karussell verbreitete. Mir ist immer noch nicht klar, worauf ihr hinaus wollt. Begreifen Sie nicht? Die Ballingers hatten einen Motorschaden. Trotzdem müssen sie es bis zur Geisterinsel geschafft haben und dort verstecken sie das Geld. Dann ruderten sie wieder weg. Im Falle ihrer Gefangennahme sollte jedermann glauben, das Geld sei futsch, sodass sie es nach ihrer Entlassung aller Ruhe holen und damit verschwinden konnten. Donnerwetter, aber angenommen, die Ballingers hätten das Geld wirklich auf der Insel versteckt. Hat euer Freund eine Vorstellung davon, wo das sein könnte? Justus sagt, es müsste in luftiger Höhe sein, weil vergrabene Leinsäcke mit Banknoten würden ja verrotten. Und der beste hochgelegene und trockene Platz auf der Insel ist... Alte Höhle. Genau. Da sind jede Menge Felsspalten, wo man Geldsäcke reinstopfen könnte. Das meint Justus auch. Ja, allerdings werden morgen hunderte von Leuten über die ganze Insel ausschwärmen und todsicher nimmt sich da auch jemand die Höhle vor. Zum Kuckuck. Wenn man bedenkt, all das Geld liegt seit 10 Jahren in der Höhle versteckt und keiner hat davon eine Ahnung, bis ihr Burschen herkommt. Gehen wir und schauen wir nach, ob das Geld wirklich dort ist. Ja, wir wollten eben noch Mr. Shaw holen. Ah, nicht nötig. Wenn wir das Geld finden, können wir es herunterschaffen und sie dann wecken. Aber wenn wir nichts finden, war es eben Fehlalarm. Aber... Folgt mir, ich kenne den Weg. Au! Mr. Phillips! Gut gemacht. Nicht mal brüllen konnten sie. Du hast versagt. Wenn sie nun erst zum Camp gegangen wären und die Filmleute geweckt hätten... Sie haben es ja nicht getan, also ist doch alles in Ordnung. Eben nicht. Jetzt müssen wir die beiden auch noch vom Hals schaffen. Aber erst bringen wir sie mal zum Boot. Dann holen wir das Geld und zum Schluss kümmern wir uns um diese Bengels. Na klar, Bill, ist ja gut. Stimmt das, was Sie sagten, dass das Geld in der Höhle steckt? Das geht nur uns was an. Es geht mich auch was an. Ein Drittel davon gehört mir. Ich habe 10 Jahre lang darauf gewartet, ganz zu schweigen von dem verkrüppelten Arm, den mir euer Ungeschick eingetragen hat. Halt die Klappe. Du redest zu viel. Du kriegst schon, was dir zusteht. Zieh jetzt das Hemd aus und reiß es in Streifen. Wir müssen die Burschen hier fesseln und knebeln. Aber... Vorwärts. Ja, ich mach ja schon. So, ins Boot, ihr beiden. Los, Jim, holen wir uns den Zaster. Du bleibst hier, Tom, und behält das Boot im Auge. Lass einen Eulenruf hören, wenn du uns warnen musst. Was habt ihr mit den beiden vor? Sie werden alles erzählen, sie werden mich verraten. Nichts werden sie erzählen. Wir nehmen sie mit. Sobald wir weg sind, kippst du ihr Ruderboot um und schiebst es ins Wasser. Morgen findet man das Kiel oben auf der Bucht und die Leute werden glauben, sie sind gekentert. Na gut, wenn es sein muss. Also deshalb verbreiten all ihre Verwandten und Bekannten diese Meer von der Geistererscheinung, damit keiner auf der Insel herumstreift. Wäre ich bloß früher dahinter gekommen, wenn ich das ganze Geld für mich alleine haben können. Gemeine Schurken, dieser Tom Faraday und sein sauberer Freund. Bei Toms Berichten vom Überfall auf den Geldtransport am Anfang unserer Geschichte hätte ich ganz gern auf den Widerspruch hingewiesen, der darin lag, dass die beiden Räuber den Strecken- und Zeitplan des gepanzerten Wagens an jenem Tag offenbar kannten, obwohl für den Transfer niemals die gleiche Route und niemals der gleiche Termin gewählt wurde. Nun, ich unterließ diesen Hinweis, der Spannung wegen. Wer den Widerspruch bemerkt hat, dem sei hiermit besonderes Lob als Amateurdetektiv gezollt. Hallo Bob, Peter, keine Angst, ich bin es, Chris, ich mache euch los, ganz still halten. Chris! Schleich dich ans Hemd und halt dich bereit zum Ausscheiden. Ich mache Peter. Hier, rüber ins Wasser. Am Ruder festhalten. Okay. Jetzt schwimmen wir. Kommt mir nach. Boah, ist das kalt. Oh, verdammt. Jetzt können wir reden, wenn wir leise sind. Hier finden sie uns nicht. Wie bist du hierher gekommen? Am Nachmittag war Kommissar Nostigon überzeugt, dass ich unschuldig bin und hat es geschafft, den Richter zu sprechen. Er hat mich gegen $50 Kaution gehen lassen. Der Kommissar ist so lieb und bezahlt es. Ich denke, wie kommt mein Messer an den Ort, wo auf der Insel gestohlen wurde? Dann denke ich, ich muss es verloren haben. Gestern, vor der Höhle, als es mit euch so lustig war. Der einzige Mensch hier, der es finden konnte, ist Tom Faraday. Ich beschließe, ihn zu beobachten. Ich leihe Boot von Vaters Freund und rudere hinaus. Ich sehe Tom Faraday und die Bellingers. Dann kommt ihr. Du kannst nicht rudern so gut, Peter. Es klatscht. Bellinger-Brüder verstecken sich. Tom Faraday tritt in euren Weg und führt euch in Falle. Jetzt wollen wir uns den Spaß ansehen. Das war großartig von dir, Chris. Aber was meinst du damit, uns den Spaß ansehen? Psst! Bellingers kommen zurück. Schaut! Die Jungen! Sie sind weg! Tom, du hast sie freigelassen. Ist nicht wahr. Die können doch nicht weg sein. Sie sind tatsächlich weg. Das gibt's doch nicht. Sie sind nun mal weg und wir hauen auch ab. Steig ein, Bill. Ja, und was ist mit mir? 10 Jahre lang habe ich auf meinen Anteil gewartet. 10 Jahre. Und außerdem, wenn die Burschen wieder frei sind, werden sie aussagen und mich lochen sie ein. Deine Sache. Auf uns wartet ein Frachter mit Kurs auf Südamerika. Leg ab, Bill. Der Motor startet nicht. Tom, was hast du mit dem Motor gemacht? Nichts. Aber es freut mich, dass er versagt. Wehe, wenn ich euch zu fassen kriege. Versuch's weiter, Jim. Ich reiße die Hand von dem Platz heraus. Ich habe sie reingelegt. Sie kommen nicht weg. Jetzt holen wir die Männer vom Lager. Die sollen sich kümmern um die Burschen. Da kommen 2 Motorboote angefahren. Die Pillagers gehen auf die Insel zurück. Die laufen direkt auf uns zu. Wir halten sie auf. Ihr habt uns ins Gefängnis gebracht. Ihr habt den Leuten eingeredet, es sei ein Dieb. Euch werden es seiden. Aus dem Weg, Früchtchen. Ich hab meinen Vorteil betrügt, was? Ich sollte als der Schuldige dastehen. So! Was ist hier los? Du sollst sie ja loslassen, Tom. Hörst du nicht? Alter, das rennt die beiden. Nein, Kommissar Nostigen, zieh den weg. Herr Kommissar, nehmen Sie alle 3 Männer fest. Mensch, da seid ihr ja. Das ist ja ein Glück, dass euch nichts passiert ist. Aber du, Chris, wie kommst du denn hierher? Er hat uns gerettet und die Bellingers an der Flucht gehindert. Und wie sind sie hierher gekommen? Der Dank gebührt eurem Freund Justus. Er kam aufs Revier und erzählte etwas vom versteckten Geld. Und den Bellingers, die sich wahrscheinlich heute Nacht holen würden, weil es morgen zu spät dafür sei. Justus! Justus, wo bist du denn? Hier bin ich. Es war dumm von mir, euch hier rauszuschicken. Ich hatte nicht bedacht, dass die Bellingers sich heute Nacht das Geld holen würden. Erst später wurde mir das klar. Aber immerhin hast du noch dran gedacht. Ach, tröste dich. Du hättest es früher gemerkt, wenn du nicht erkältet gewesen wärst. Nun habt ihr also doch was von dem Piratenschatz entdeckt. Nur 45 Dublonen. Das ist nicht gerade ein gewaltiger Schatz. Aber immerhin ein Schatz. Erzähl mir jetzt, Justus, wie du dahinter kamst, dass die Beute aus dem Überfall ausgerechnet auf der Geisterinsel versteckt war. Naja, es war offensichtlich, dass jemand alle Leute von der Geisterinsel fernhalten wollte. Zu diesem Zweck wurde die Mär vom Gespenst verbreitet. Mir kam der Gedanke, es könnte dort etwas sein, dessen Entdeckung jemand verhindern will. Und das einzig Wertvolle, wovon man so hörte, war die Beute aus dem Überfall. Glänzende Logik. Ich vermute, dass die Bellingers nach ihrer Verurteilung ihren Freunden und Bekannten auftrugen, weiterhin die Gerüchte von dem spukenden Geist zu verbreiten. Richtig. Und Tom Faraday wartete auf die Entlassung der Bellingers. Er wusste ja nicht, wo das Geld steckte. Sonst hätte er sich alles holen können. In einem Punkt würde ich gern noch klar sehen. Was war der wahre Grund dafür, dass euch diese Kerl, Sam Robinson, sofort nach eurer Ankunft auf der Hand aussetzte? Also, Bill Bellinger hatte es sich so gedacht, dass all die Leute vom Film sich auf die Suche nach uns machen würden und die Geisterinsel somit verlassen wäre. Dann hätten sie rasch herüberkommen und das Geld aus dem Versteck holen können. Tja, nur konnten sie wegen des Unwetters nicht sofort zur Insel rausfahren. Ja, und dann wurden wir ja von Chris gerettet und der Suchtrupp kehrte zurück, ehe die Bellingers ihr Geld holen konnten. Ich verstehe. Und als es sich dann herumsprach, dass hunderte von Schatzgräbern die Insel stürmen würden, mussten es die Bellingers eben riskieren, das Geld sofort zu holen. Damit scheint ja nun alles aufgeklärt zu sein. 2 Fragen habe ich allerdings noch. Wie hat es mit dem Film geklappt? Und was ist aus diesem jungen Chris und seinem Vater geworden? Ja, mit dem Film ging alles gut. Die Schlussszene von Gejagt bis ans Ende der Welt ist spannend geworden und aus der Schatzsuche wurde ein guter Kurzfilm. Aber das Beste an der ganzen Sache war, dass die Geldtransportfirma eine Belohnung für das wiederbeschaffte Geld zahlte. Kommissar Nostigen und Dad meinten, die müsste Chris bekommen. Das Geld reicht aus, um seinen Vater in ärztliche Behandlung zu geben und ihn nach Griechenland heimzuschicken. Nun ihr 3, das hat meine gute Meinung von euch wieder einmal bestärkt. Und ich werde gern euren Bericht über dieses Abenteuer als Buch herausbringen. Vielen Dank, Sir. Wir dachten, Sie hätten vielleicht gerne eine Dublone als Andenken, denn Sie haben uns ja zur Geisterinsel geschickt. Ich danke dir, mein Junge, die werde ich in Ehren halten. Und wenn sich wieder Anlass für Ermittlungen außergewöhnlicher Natur ergeben sollte, so könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich euch verständige.